Deutschlandfunk Kultur Tonart. Die kürzesten Kritiken sind manchmal die besten. Das neue Album von Natalie Mering alias Wiseblood heißt Titanic Rising und der britische Independent schrieb darüber: Titanic Rising isn't Bob Seger meets Enya, it's better. Hier ist der Wiseblood Song Everyday. Danach hören wir, was die 30-jährige Kalifornierin darüber zu sagen hat. Wake up, baby, it's getting. Everyday von Wiseblood, Musik von ihrem Album Titanic Rising, das gerade herausgekommen ist. Für Natalie Mering alias Wiseblood läuft es gerade ganz gut. Ihre Songs scheinen die Unbekümmertheit früherer Zeiten und die Angst vor dem Morgen gleichermaßen wiederzuspiegeln. Mein Kollege Dirk Schneider hat Wiseblood getroffen, mit ihr über die Chöre und das eingesetzte Klavier, über den Pop der 60er gesprochen. Zuerst wollte er von ihr wissen, ob das Absicht ist, dass Titanic Rising noch mehr nach Musik aus längst vergangenen Jahrzehnten klingt als ihre alten Alben. Yes, I think I was finally afforded the opportunity to work with more musicians. We made it in a bigger studio. You know, my last record was made in a garage. Ja, das liegt daran, dass ich es mir endlich leisten konnte, mehr Musiker zu bezahlen und in einem größeren Studio zu arbeiten. Mein letztes Album habe ich in einer Garage aufgenommen und Streicher konnte ich mir nicht leisten. Ich hatte mir schon immer einen größeren Klang gewünscht und diesmal hatte ich das Geld, den Platz und die Zeit dafür. Space and the time to build it up slowly like that is why it sounds that way. Ich finde ihre Musik ja wirklich faszinierend, auch weil ich sie sehr schwer zu fassen finde. Ich finde, sie hat etwas Künstliches und dann ist da doch ihr gar nicht künstlicher Gesang, der aber trotzdem auch gar nicht so in Anführungszeichen Authentisches hat. Das ist sehr schwer zu greifen und ich frage mich wirklich, was ist eigentlich ihr Verständnis von Popmusik? Well, I actually have a very progressive idea of pop music. Ich habe eigentlich ein sehr progressives Verständnis von Pop und ich würde mir wünschen, dass das weiter verbreitet wäre. Ich komme aus der experimentellen Musik und ich hatte immer die Hoffnung, dass das Potenzial experimenteller Musik und die Möglichkeiten, die entstehen, wenn man aus dem Bauch Dinge ausprobiert, so attraktiv sind, dass sie immer mehr in den Mainstream einsickern. Aber heute ist der Mainstream so durchgeplant und so verkrustet, dass es immer schwieriger wird, hier Innovationen zu etablieren. Und das ist entweder die Schuld des Kapitalismus oder der Nostalgie, dass die Menschen Angst vor Veränderung haben. And the fact that they're not is just a crime of capitalism or, you know, nostalgia, people not wanting to change. Da müssen Sie aber, glaube ich, trotzdem noch erklären, was an Ihrer Musik so experimentell und innovativ ist, denn es erschließt Sie nicht auf beim ersten Hören, würde ich sagen. Well, I would say that it's definitely not as experimental as experimental music, but meine Musik ist sicherlich nicht experimentell im eigentlichen Sinne. Ich habe als Musikerin die Möglichkeit der Zeitreise und ich benutze verschiedene Techniken aus dem 20. Jahrhundert, wie bestimmte Akkordwechsel, die ich mir bei Hoagy Carmichael abgeschaut habe, oder anderes, das aus der Mode gekommen ist. Ich benutze alte Tonbandgeräte oder analoge Effektgeräte für meine Sounds. Verglichen mit den heutigen Standards der Musikproduktion kann man das schon als experimentell bezeichnen. Aber auch konzeptuell experimentiere ich, indem ich zum Beispiel Soundstücke in die Songs einwebe, was mir großen Spaß gemacht hat. Man kann unter der Songoberfläche viel Improvisation und Geräusche entdecken, atonale Elemente, die mit den Melodien zusammenspielen. Die Melodien sind sozusagen der Zucker, mit dem ich meine Hörer und Hörerinnen die bittere Medizin darunter schlucken lasse. As if the melodies were the sugar to help the medicine go down or something. The medicine being, you know, something that you might hear and not associate it with music, but in the context of a good song, To the layman's ears, it just sounds like an instrument or something. Gab es denn da auch jemand, mit dem Sie maßgeblich zusammengearbeitet haben, einen Produzenten oder eine Produzentin? I co-produced the album with this guy Jonathan Rado, and we both have. Ich habe das Album gemeinsam mit Jonathan Rado von der Band Foxygen produziert. Wir schwärmen beide für Robert Fripp, den Gitarristen von King Crimson, und seine Erfindung Frippertronics, für die er zwei Tonbandgeräte miteinander verbunden hat, eine frühe Form der Loopstation. Ich habe Jonathan auch Aufnahmen vorgespielt, die ich als Teenager gemacht habe, Noise-Experimente. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der sich genauso wie ich für so etwas begeistern konnte. Also haben wir extra Raum auf den Aufnahmen gelassen für solche Dinge. Wir haben auch versucht, ein Frippertronics-Setup nachzubauen. Das hat aber nicht ganz funktioniert. Wir haben trotzdem interessante Sounds herausbekommen und das Ganze nach Jonathan Radotronics genannt. We ended up calling it Radotronics or something new, because it became this whole new thing where we couldn't really tell what the sound was doing, but we were getting a lot of ghostly, strange results. Die amerikanische Künstlerin Wise Blood ist zu Gast hier in der Tonart am Nachmittag im Deutschlandfunk Kultur mit ihrem neuen Album Titanic Rising. Und ich glaube, darauf gibt es dann wohl noch wirklich einiges Neues zu entdecken am Sound. Was Sie eben gesagt haben, das klang ja auch ein bisschen so nach Archäologie, also nach alte Soundtechniken wieder auferstehen zu lassen. Ist dieser Titel Titanic Rising vielleicht, bezieht er sich auf eine musikalische Titanic, die da im Ozean der vergangenen Musik schlummert? I love hearing all these new interpretations of the title. It really excites me, because that is a very interesting one, and I think in a lot of ways there are parallels to. Mir gefallen all die Interpretationen des Albumtitels wirklich, und Ihre finde ich ganz passend. Es gibt tatsächlich Parallelen dazu, wie ich die Songs schreibe. Mir kommt es manchmal vor, als würde ich ein Ungeheuer aufwecken, das irgendwo in mir vor sich hin rostet, in den Tiefen eines inneren Ozeans. Und ja, für unsere Aufnahmen haben wir auch solche analogen Giganten benutzt, die heute niemand mehr reparieren kann. Und was dabei als Sound an die Oberfläche kommt, ist interessant und unerwartet. Und der Sound des Albums sollte sich auch so anhören, als käme etwas aus großer Tiefe nach oben. Also ja, Sie haben recht mit Ihrer Interpretation des Albumtitels. So, yeah, I'd say that's right on point. Sie gehören zu einer ganzen Menge Musikern, von denen man aus den USA hört, Popmusikern, die aus christlichen Familien kommen und irgendwann ihre Befreiung in der Popmusik gefunden haben und sich von diesem Elternhaus abgelöst haben. Welche Rolle spielt das heute noch für Sie, wenn es noch eine Rolle spielt? Yeah, I think my upbringing has always affected me psychologically in a way that would make me the kind of songwriter I am and the kind of singer I am. Ja, das hatte auf jeden Fall einen psychologischen Effekt darauf, wer ich heute als Singer-Songwriterin bin. Ich bin mir wahrscheinlich stärker der Dinge bewusst, die sich jenseits der sichtbaren Welt befinden, und bewege mich in einem spirituellen Raum, aber auch in einer Welt voller Schuld. In einer christlichen Familie aufzuwachsen, bringt viele Schuldgefühle mit sich. Aber heute würde ich sagen, dass die positiven Auswirkungen überwiegen. Je älter ich werde, desto mehr kann ich meine Vergangenheit wertschätzen. Es gibt ja auch mal wieder Bilder aus der Astronomie in ihrer Musik, auch Andromeda heißt ein Track auf dem neuen Album, das Vorgängeralbum, glaube ich, hieß Front Row Seat to Earth. Also man stellt sich vor, man sitzt irgendwo in der ersten Reihe im Weltall und schaut auf die Erde herunter. Hat das was damit zu tun, wenn man so mit Gott aufgewachsen ist, dass man später vielleicht immer noch irgendwas Großes da oben sucht? Oh, definitely. It leaves a pretty big heaping space in terms of once. Ja, sicher. So etwas hinterlässt eine ziemlich große Leerstelle. Als die dunkle Materie des christlichen Gottes nicht mehr meinen Kopf besetzt hatte, konnten viele andere seltsame Dinge an diese Stelle treten. Die Sterne und der Weltraum haben mich schon immer sehr inspiriert. Und ich wünschte mir, dass es mehr Menschen gäbe, die sich dessen bewusst sind, was es noch alles gibt außer unserer kleinen Erde, was ja auch sehr symbolisch aufgeladen ist. Astrologie, die Deutung der Sterne, finde ich äußerst faszinierend. Nicht als Gesetzmäßigkeit, aber als ein Versuch, die Welt zu verstehen. Not as law, but more as like studying, you know, our attempt at understanding it. Okay, könnte Ihre Musik auch ein Schlüssel dazu sein, zu dieser Welt? I mean, that's up for interpretation. I wouldn't say that I have any kind of map. Das ist eine Frage der Interpretation. Ich gebe den Leuten sicherlich keine Anleitung für astrologische Offenbarungen. Aber ich würde mich freuen, wenn der introspektive Charakter meiner Musik, denn in unserem Innern findet sich ja wiederum ein ganzer Kosmos, wenn das die Menschen öffnen und in ihrem Denken beeinflussen würde. Aber meine Musik ist ganz bestimmt keine Karte, die irgendeinen bestimmten Weg aufzeigt. I wouldn't, you know, say that my music is a map or anything like that. Sagt Ways Blood über ihr neues Album Titanic Rising, das gerade herausgekommen ist.